Mut. Auf vom Lager wird dem Morgen ohne Lieb und ohne Sorgen. Wandert es sich alleine gut, wandert es sich alleine gut. Today.